Pfingsturlaub 2017, Audio-Ansichtskarte Nummer 15. Hallo Dotti, hallo Marco. Kurzer Gruß aus dem Urlaub, bin gerade beim Cachen. Zuerst mal das Bild. Ich stehe an einer bewachsenen Düne. Vor mir das unendliche Meer in Spanien. Links ein Ende der Küste, rechts ein Ende der Küste. Denn das ist eine große Bucht hier. Und ich bin jetzt kommt das Audio-Souvenir für euch, bin 1 Kilometer Richtung Norden auf dem Strand gelaufen, dann abgebogen hier in diese Dünenlandschaft, eine recht wüste und verlassene Gegend zwischen 2 Campingplätzen. Und wenn ich jetzt meinen Kopf nach links drehe, dann hängt hier ein Paddling im Baum, den ich gerade gelockt habe. Er nennt sich Apfelschorle, hat also offensichtlich ein deutscher Urlauber gelegt. Und das ist also der erste Cache hier am Strand, den ich logge. Es gibt noch ein paar mehr Caches am Strand. Das soll dann vielleicht auch mein Cache-Tipp sein in dem Sinne, denn wir wollen ja nicht, dass die Cache-Tipps aussterben. Also generell stellvertretend für alle Caches an Stränden. Das macht, finde ich, auch recht Spaß. Also mir auf jeden Fall. Liebe Grüße aus Spanien, der Christian.